Abschnitt 11 aus Norwegische Volksmärchen 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Norwegische Volksmärchen 2 von Peter Christen Asbjørnsen und Jørgen Engbritzen Moe, übersetzt von Friedrich Bresemann. Östlich von der Sonne und westlich vom Mond. Es war einmal ein armer Kartenmann, der hatte viele Kinder. Er war aber so arm, dass er ihnen weder ordentlich zu essen noch Kleider auf den Leib geben konnte. Dennoch waren die Kinder alle sehr schön. Aber am schönsten von allen war doch die jüngste Tochter. Nun war es einmal an einem Donnerstagabend im Spätherbst ein ganz abscheuliches Wetter draußen. Es war stockfinster und dabei regnete und stürmte es, dass die Fenster krachten. Die ganze Familie saß um den Kamin herum und jeder war mit seiner Arbeit beschäftigt. Plötzlich klopfte es dreimal laut ans Fenster. Der Mann ging hinaus und wollte zusehen, was es war, und als er hinauskam, stand da ein großer weißer Bär. »Guten Abend«, sagte der Bär. »Guten Abend«, sagte der Mann. »Willst du mir deine jüngste Tochter zur Frau geben?«, sagte der Bär. »Dann will ich dich so reich machen, als du jetzt arm bist.« Dem Mann deuchte das nicht übel, aber er meinte, er müsste doch erst mit seiner Tochter ein Wort sprechen, ging hinein und erzählte, wie draußen ein großer weißer Bär stände. Der hätte ihm versprochen, ihn ebenso reich zu machen, als er jetzt arm wäre, wenn er ihm seine jüngste Tochter zur Frau geben wolle. Das Mädchen sagte aber nein und wollte nichts von dem Handel wissen. Da ging der Mann wieder hinaus und sprach gütlich mit dem Bären und sagte, er solle nur am nächsten Donnerstagabend wiederkommen. In mittler Zeit wolle er schon sehen, was bei der Sache zu tun wäre. Sie überredeten nun das Mädchen und schwatzten ihr allerlei vor von dem großen Reichtum, wozu sie gelangen würden und wie gut sie es selbst bekäme. Da gab sie denn endlich nach, wusch ihre paar Lappen, die sie hatte, rein, putzte sich heraus, so gut sie konnte, und hielt sich reisefertig. Als am nächsten Donnerstagabend der Bär wiederkam, ja, da war's richtig. Das Mädchen setzte sich mit ihrem Bündel auf seinen Rücken und fort ging's. Als sie ein gutes Ende hinausgekommen waren, fragte der Bär, »Bist du auch bange?« »Nein, das war sie ganz und gar nicht.« »Halt dich nur immer gut an meinen Zotteln fest«, sagte der Bär, »dann hat's keine Not.« Nun ritt sie auf dem Rücken des Bären weit, weit in die Welt hinaus. Kein Mensch kann sagen, wie weit es eigentlich war. Und zuletzt kamen sie zu einem großen Felsen. Da klopfte der Bär an. Und nun öffnete sich eine Pforte, durch welche sie in ein großes Schloss gelangten. Drinnen waren viele von Lampen erleuchtete Zimmer, und alles strahlte von Gold und von Silber. Auch war da ein großer Saal, und in dem Saal stand ein Tisch, der war mit den herrlichsten Gerichten besetzt. Nun gab der Bär ihr eine silberne Glocke und sagte, wenn sie sich irgendetwas im Schloss wünsche, dann solle sie nur damit klingeln, alsdann würde sie es sogleich bekommen. Wie sie nun gegessen und getrunken hatte und gegen Abend müde wurde und sich zu Bett legen wollte, klingelte sie nur mit der Glocke, und sogleich öffnete sich eine Kammer, worin ein aufgemachtes Bett stand, so schön, wie man sich's nur wünschen kann, mit seidenen Kissen und Vorhängen mit Goldfransen, und alles, was sich in der Kammer befand, war ebenfalls von Gold und von Silber. Wie sie nun aber das Licht ausgelöscht und sich ins Bett gelegt hatte, kam ein Mensch an und legte sich zu ihr, und so geschah es jede Nacht. Aber sie bekam ihn nie zu sehen, denn er kam immer erst, wenn sie schon das Licht ausgelöscht hatte, und ging wieder fort, ehe es noch Tag wurde. So lebte sie nun eine Zeit lang ruhig und zufrieden. Aber endlich bekam sie eine so große Sehnsucht, ihre Eltern und Geschwister wiederzusehen, dass sie ganz still und traurig ward. Da fragte der Bär sie eines Tages, was ihr fehle, dass sie immer so still und sinnig wäre. »Ach«, sagte sie, »es wird mir hier so öde im Schloss, denn ich möchte so gern meine Eltern und meine Geschwister einmal wiedersehen.« »Dazu kann Rat werden«, sagte der Bär. »Aber du musst mir versprechen, dass du nie mit deiner Mutter allein reden willst, sondern nur, wenn die anderen zugegen sind, denn sie wird dich wohl bei der Hand nehmen und dich in eine Kammer führen wollen, um mit dir allein zu sprechen. Lässt du dich aber darauf ein, so machst du mich und dich unglücklich.« »Nein«, sagte das Mädchen, »sie wolle sich schon in Acht nehmen.« Am Sonntag kam der Bär und sagte, jetzt könne sie die Reise zu ihren Eltern antreten. Sie setzte sich nun auf seinen Rücken, und damit ging es fort. Wie sie nun eine lange Zeit gereist waren, kamen sie zu einem großen weißen Schloss. Da gingen ihre Geschwister aus und ein und spielten, und alles war da so schön und prächtig, dass es eine Lust war, es anzusehen. »Da wohnen deine Eltern«, sagte der Bär. »Vergiss nun nicht, was ich dir gesagt habe. denn sonst machst du dich und mich unglücklich.« »Nein, sie wollt's nicht vergessen«, sagte das Mädchen und ging ins Schloss. Der Bär aber kehrte wieder um. Wie nun die Eltern ihre Tochter wieder sahen, freuten sie sich so sehr, dass es gar nicht zu sagen ist, und konnten ihr nicht genug danken für das, was sie getan hatte. Und sie erzählten ihr, wie sie es nun so außerordentlich gut hätten, und fragten sie, wie es denn ihr ginge. »Oh, ihr ginge es auch recht gut«, sagte das Mädchen. »Sie hätte alles, was sie sich nur wünschte.« Was sie noch weiter sagte, weiß ich nicht recht, aber ich glaube, sie gab ihnen doch keinen ordentlichen Bescheid. Am Nachmittag, als sie gegessen hatten, geschah es, wie der Bär ihr gesagt hatte. Die Mutter wollte mit der Tochter allein in der Kammer sprechen. Aber das Mädchen dachte an die Worte des Bären und wollte nicht mit ihr gehen, sondern sagte: »Oh, das, was wir zu sprechen haben, können wir immer hier sprechen.« Nun weiß ich aber nicht, wie es recht kam. Die Mutter überredete sie doch zuletzt, und da musste sie ihr dann alles erzählen, was sie wusste. Sie erzählte ihr nun auch, wie das abends, wenn sie das Licht ausgemacht hätte, immer ein Mensch käme und sich zu ihr ins Bett legte, aber sie bekäme ihn nie zu sehen, denn ehe es Tag würde, wäre er immer wieder fort, sagte sie, und darüber wäre sie so betrübt, denn sie wollte ihn doch so gern sehen, und der Tag würde ihr so lang, weil sie immer so alleine wäre. »Wer weiß, das ist gewiss ein Troll, der bei dir schläft«, sagte die Mutter. »Wenn du aber meinem Rat folgen willst, so steh mal des Nachts auf, wenn er eingeschlafen ist, und zünde ein Licht an und sieh zu, was es für einer ist. Aber nimm dich in Acht, dass du keinen Talg auf ihn tröpfelst.« Gegen Abend kam der Bär wieder und holte das Mädchen ab. Wie sie nun ein Ende hinausgekommen waren, fragte er sie, ob es nicht so gekommen sei, wie er gesagt hatte. »Ja«, konnte das Mädchen nicht leugnen. »Hast du nun auf den Rat deiner Mutter gehorcht«, sagte der Bär, »dann machst du dich und mich unglücklich, und mit uns beiden ist dann die Freundschaft aus.« »Nein, das hätte sie nicht getan«, sagte sie. Als sie nun nach Hause gekommen waren und das Mädchen sich ins Bett gelegt hatte, geschah es wieder wie sonst. Es kam ein Mensch und legte sich zu ihr. In der Nacht aber, als sie hörte, dass er schlief, stand sie auf und zündete ein Licht an, und da sah sie nun im Bett den schönsten Prinzen liegen, den man nur sehen konnte. Und sie ward so verliebt in ihn, dass sie ihn den Augenblick küssen musste. Da versah sie's aber und ließ 3 heiße Talgtropfen auf sein Hemd fallen, so dass er davon erwachte. »Was hast du getan?« rief er, als er die Augen aufschlug. »Nun hast du dich und mich unglücklich gemacht. Hättest du bloß das Jahr ausgehalten, so wäre ich erlöst gewesen. Denn ich habe eine Stiefmutter, die hat mich verzaubert, so dass ich des Tages ein Bär und des Nachts ein Mensch bin. Aber mit uns beiden ist es nun aus. Denn ich muss dich jetzt verlassen und wieder zu ihr reisen. Sie wohnt auf einem Schloss, das liegt östlich von der Sonne und westlich vom Mond. Und da soll ich eine Prinzessin heiraten. Die hat eine Nase, die ist 3 Ellen lang.« Das Mädchen fing an zu weinen und zu jammern, aber es war jetzt zu spät. Er musste fort. Sie fragte ihn, ob sie denn nicht mit ihm reisen könne. »Nein«, sagte er, »das ginge nicht an.« »Kannst du mir denn nicht den Weg sagen, damit ich dich aufsuche?« fragte sie. »Denn das ist mir doch wohl erlaubt.« »Ja, das magst du gern«, sagte er, »aber es führt kein Weg dahin, denn das Schloss liegt östlich von der Sonne und westlich vom Mond, und dahin kommst du nie.« Am Morgen, als sie erwachte, war sowohl der Prinz als das Schloss verschwunden, und sie lag nun auf der bloßen Erde mitten in einem dicken, finstern Wald und hatte wieder ihre alten Lappen an, und neben ihr lag dasselbe Bündel, das sie von Hause mitgenommen. Als sie sich den Schlaf aus den Augen gerieben und sich satt geweint hatte, begab sie sich auf den Weg und wanderte viele, viele Tage lang, bis sie endlich zu einem großen Berg kam. Vor dem Berge saß eine alte Frau und spielte mit einem goldenen Apfel. Das Mädchen fragte sie, ob sie nicht den Weg wüsste zu dem Prinzen, der bei seiner Stiefmutter auf einem Schloss wohne, das östlich von der Sonne und westlich vom Mond läge, und der eine Prinzessin heiraten sollte mit einer Nase, die 3 Ellen lang wäre. »Woher kennst du ihn?« fragte die Frau. »Bist du vielleicht das Mädchen, das er heiraten wollte?« »Ja«, sagte das Mädchen, »das wäre sie.« »So, also du bist es«, sagte die Frau. »Ja, mein Kind«, fuhr sie fort. »Ich wollte dir gern helfen, aber ich weiß auch weiter nichts von dem Schloss, als dass es östlich von der Sonne und westlich vom Mond liegt, und dahin kommst du wohl nie. Ich will dir aber mein Pferd leihen, darauf kannst du zu meiner nächsten Nachbarin reiten, vielleicht, dass sie den Weg dir sagen kann. Wenn du aber bei ihr ankommst, so schlage nur das Pferd unter das linke Ohr und heiß es wieder nach Hause gehen. Und dann nimm diesen goldenen Apfel, denn du kannst ihn vielleicht gebrauchen.« Das Mädchen setzte sich nun auf das Pferd und ritt eine lange, lange Zeit. Endlich kam sie wieder zu einem Berg, vor dem saß eine alte Frau mit einem goldenen Haspel. Das Mädchen fragte sie, ob sie ihr nicht den Weg sagen könne nach dem Schloss, das östlich von der Sonne und westlich vom Mond läge. Die sagte aber ebenso wie die vorige Frau, sie wüsste weiter nichts von dem Schloss, als dass es östlich von der Sonne und westlich vom Mond läge. Und dahin wirst du wohl niemals kommen, sagte sie. Aber ich will dir mein Pferd leihen, darauf kannst du zu meiner nächsten Nachbarin reiten. Vielleicht, dass sie dir den Weg sagen kann. Wenn du aber bei ihr ankommst, so schlage nur das Pferd unter das linke Ohr und heiß es wieder nach Hause gehen. Und dann nimm diesen goldenen Haspel mit, denn du kannst ihn vielleicht gebrauchen. Das Mädchen setzte sich nun auf das Pferd und ritt viele Tage und Wochen lang. Endlich kam sie wieder zu einem Berg, und vor dem saß eine alte Frau und spann an einem goldenen Rocken. Das Mädchen fragte nun wieder nach dem Prinzen und nach dem Schloss, das östlich von der Sonne und westlich vom Mond läge. »Bist du es, die der Prinz heiraten wollte?«, fragte die Frau. »Ja«, sagte das Mädchen, aber die Frau wusste den Weg nicht besser als die beiden vorigen. »Östlich von der Sonne und westlich vom Mond liegt das Schloss«, sagte sie, »und dahin kommst du wohl niemals. Ich will dir aber mein Pferd leihen, darauf kannst du zu dem Ostwind reiten. Vielleicht, dass der den Weg dir sagen kann. Wenn du aber bei ihm ankommst, so schlage nur das Pferd unter das linke Ohr und heiß es wieder nach Hause gehen. Und dann nimm diesen goldenen Rocken mit, denn du kannst ihn vielleicht gebrauchen.« Sie ritt nun manche liebe Zeit und endlich kam sie bei dem Ostwind an. Sie fragte ihn nun wieder, ob er ihr nicht sagen könne, wie sie zu dem Prinzen käme, der auf dem Schloss wohne, das östlich von der Sonne und westlich vom Mond läge. »Ja, von dem Prinzen habe ich wohl reden hören und von dem Schloss auch«, sagte der Ostwind. »Aber den Weg kann ich dir nicht sagen, denn ich habe nie so weit geweht. Ich will dich aber zu meinem Bruder, dem Westwind, führen, vielleicht, dass der es weiß, denn der ist viel stärker als ich. Du kannst dich nur auf meinen Rücken setzen, dann will ich dich hintragen.« Das Mädchen setzte sich nun auf seinen Rücken und fort ging es. Als sie bei dem Westwind ankamen, erzählte ihm der Ostwind, er habe ein Mädchen mitgebracht, die den Prinzen heiraten solle, der auf dem Schloss wohne, das östlich von der Sonne und westlich vom Mond läge, und fragte ihn, ob er nicht den Weg dahin wüsste. »Nein«, versetzte der Westwind, »so weit habe ich nie geweht. Wenn du es aber willst«, sagte er zu dem Mädchen, »so kannst du dich auf meinen Rücken setzen, dann will ich dich zu dem Südwind bringen. Vielleicht kann der es dir sagen, denn der ist weit stärker als ich und weht und streift überall umher.« Das Mädchen setzte sich auf seinen Rücken, und da dauerte es dann nicht lange, so waren sie bei dem Südwind. Als sie ankamen, fragte ihn der Westwind, ob er nicht den Weg nach dem Schloss wüsste, das östlich von der Sonne und westlich vom Mond läge, denn das Mädchen, das er mitgebracht hätte, solle den Prinzen heiraten, sagte er. »So«, sagte der Südwind, aber den Weg wusste er auch nicht. »Ich habe mein Lebtag viel herumgeweht«, sagte er, »aber so weit bin ich nie gekommen.« »Wenn du es aber wünschest«, sagte er zu dem Mädchen, »so will ich dich zu meinem Bruder, dem Nordwind, führen. Der ist der älteste und stärkste von uns allen, und wenn der den Weg dir nicht sagen kann, so erfährst du ihn niemals.« Das Mädchen musste sich nun auf seinen Rücken setzen, und fort ging es, dass die Heide wackelte. Es dauerte nicht lange, so kamen sie bei dem Nordwind an. Aber der war so wild und ungestüm, dass er ihnen schon von weitem lauter Schnee und Eis ins Gesicht blies. »Was wollt er?« rief er, so dass es ihnen kalt über die Haut lief. »Oh, du musst nicht so gegen uns auffahren«, sagte der Südwind, »denn das bin ich, dein Bruder, und das hier ist das Mädchen, das den Prinzen heiraten soll, der auf dem Schloss wohnt, das östlich von der Sonne und westlich vom Mond liegt. Und nun wollte sie dich gern fragen, ob du nicht daherum Bescheid wüsstest.« »Ja, ich weiß wohl, wo es liegt«, sagte der Nordwind. »Ich habe mal ein Espenblatt dahin geweht, aber da war ich so müde, dass ich nicht wieder wehen konnte manchen lieben Tag. Wenn du aber durchaus dahin willst«, sagte er zu dem Mädchen, »und dich nicht fürchtest, so will ich dich auf meinen Rücken nehmen und zusehen, ob ich dich hinwehen kann.« »Ja«, sagte das Mädchen, »hin wolle und müsse sie, wenn es nur auf irgendeine Weise angehen könne. Und bange wäre sie ganz und gar nicht, ob's auch noch so schlimm gehen sollte.« »So musst du die Nacht hier bleiben«, sagte der Nordwind, »denn wir müssen den Tag vor uns haben, wenn wir hinwollen.« Früh am anderen Morgen weckte sie der Nordwind, blies sich auf und machte sich so groß und stark, dass es ganz entsetzlich war, und fort ging's durch die Luft, als ob's bis ans Ende der Welt gehen sollte. Da entstand ein so gewaltiger Sturm, dass ganze Dörfer und Wälder umwehten, und als sie übers große Meer kamen, versanken die Schiffe bei Hunderten. Immer ging's fort übers Wasser, und das so weit, dass kein Mensch es glauben sollte. Aber der Nordwind wurde schwächer und immer schwächer, und so schwach wurde er, dass er beinahe nicht mehr wehen konnte, und er sank tiefer und immer tiefer hinunter, und zuletzt ging es so niedrig, dass die Wellen ihm an die Fersen schlugen. »Bist du bange?« fragte er das Mädchen. »Nein, ganz und gar nicht«, sagte sie. Nun waren sie nicht mehr weit vom Lande, und der Nordwind hatte kaum noch so viel Kräfte übrig, dass er sie an den Strand unter die Fenster des Schlosses wehen konnte, das östlich von der Sonne und westlich vom Mond lag. Da war er aber auch so matt und hinfällig, dass er sich viele Tage lang ausruhen musste, ehe er wieder nach Hause konnte. Den anderen Morgen setzte das Mädchen sich unter die Fenster des Schlosses und spielte mit dem goldenen Apfel, und die erste, welche sie sah, war die Nasenprinzessin, die der Prinz heiraten sollte. »Was willst du für deinen goldenen Apfel haben?« fragte sie das Mädchen, indem sie das Fenster aufmachte. »Der ist nicht feil, weder für Gold noch für Geld«, sagte das Mädchen. »Wenn du ihn nicht verkaufen willst, weder für Gold noch für Geld, was willst du denn dafür haben?« sagte die Prinzessin. »Ich will dir geben, was du verlangst.« »Ja, wenn ich eine Nacht bei dem Prinzen schlafen darf, so sollst du ihn haben«, sagte das Mädchen. »Ja, das magst du gern«, sagte die Prinzessin und nahm den goldenen Apfel. Als aber das Mädchen in die Kammer des Prinzen kam, war dieser fest eingeschlafen. Sie rief ihn und rüttelte ihn und weinte und jammerte, aber sie konnte ihn nicht ermuntern. Am Morgen, als es hell wurde, kam die Prinzessin mit der langen Nase und jagte sie wieder hinaus. Den Tag setzte das Mädchen sich wieder unter die Fenster des Schlosses und schlang das Garn auf ihren goldenen Haspel, und nun geschah es wieder ebenso wie gestern. Die Prinzessin fragte sie, was sie für den Haspel haben wolle, aber das Mädchen sagte, er wäre nicht feil, weder für Gold noch für Geld. Wenn sie aber noch eine Nacht bei dem Prinzen schlafen dürfe, so solle die Prinzessin ihn haben. Die sagte zugleich ja und nahm den goldenen Haspel. Als aber das Mädchen hinaufkam, war der Prinz wieder fest eingeschlafen. Und wie viel sie ihn auch rief und rüttelte und weinte und jammerte, so konnte sie ihn doch nicht ermuntern. Und am Morgen, als es hell wurde, kam die Prinzessin mit der langen Nase und jagte sie wieder hinaus. An diesem Tage setzte sich das Mädchen mit ihrem goldenen Rocken unter die Fenster hin und spann. Als die Prinzessin mit der langen Nase den Rocken sah, wollte sie den auch gern haben. Sie machte das Fenster auf und fragte das Mädchen, was sie haben wolle für ihren goldenen Rocken. Das Mädchen sagte aber wieder wie die beiden vorigen Male, für Gold und Geld sei er nicht feil. Wenn die Prinzessin sie aber noch eine Nacht bei dem Prinzen wolle schlafen lassen, dann solle sie ihn haben. »Ja, das dürfe sie gern«, sagte die Prinzessin und nahm den goldenen Rocken. Nun hatten aber einige Leute, die neben der Kammer des Prinzen schliefen, seit zwei Nächten ein so klägliches Rufen und Wimmern von einem Frauenzimmer drinnen gehört, und das erzählten sie am Morgen dem Prinzen. Als nun am Abend die Prinzessin mit der Suppe kam, die der Prinz immer zu trinken pflegte, ehe er zu Bett ging, tat er, als ob er sie tränke, aber goss die Suppe hinter sich, denn er ahnte nun wohl, dass die Prinzessin einen Schlaftrunk hineingetan hatte. Wie nun am Abend das Mädchen in die Kammer kam, war der Prinz noch wach und freute sich über alle Maßen, das Mädchen wiederzusehen. Und sie musste ihm nun erzählen, wie es ihr ergangen war und wie sie nach dem Schloss gekommen sei. Als sie ihm alles erzählt hatte, sagte er, »Du kommst gerade zu rechter Zeit, denn morgen soll meine Hochzeit mit der Prinzessin sein. Aber ich frage nichts nach ihr und ihrer langen Nase, sondern du bist die Einzige, die ich haben will. Ich werde darum sagen, ich möchte gern sehen, wozu meine Braut taugt, und von der Prinzessin verlangen, dass sie die drei Talgflecke aus meinem Hemd wasche. Darauf wird sie sich denn wohl einlassen, aber ich weiß, dass sie es nicht zustande bringt. Denn die Flecke sind von deiner Hand darauf getröpfelt, und nur Christenhände können sie wieder auswaschen, aber nicht die Hände von solchem Trollpack, wozu sie gehört. Ich werde aber sagen, ich wolle keine andere Braut haben als die, welche es zustande brächte. Und wenn sie es dann alle versucht haben und nicht damit fertig werden können, dann werde ich dich rufen, dass du es auch versuchst.« Hierauf brachten sie die Nacht munter und vergnügt miteinander zu. Als aber am Tage die Hochzeit werden sollte, sagte der Prinz, »Ich möchte doch erst sehen, wozu meine Braut taugt.« »Das wäre nicht mehr als billig«, meinte die Stiefmutter. »Ich habe ein so schönes Hemd«, sagte der Prinz, »und das möchte ich gern zum Bräutigamshemd haben. Aber nun sind mir drei Talgflecke hineingekommen, und die wollte ich gern wieder ausgewaschen haben. Darum habe ich mir vorgenommen, keine andere zu heiraten als die, welche dazu taugt.« »I nun, das wäre ja nicht so gefährlich«, meinten die Frauen und gingen darauf ein. Und die Prinzessin mit der langen Nase fing an zu waschen, was sie nur konnte. Aber je länger sie wusch, desto größer und schwärzer wurden die Flecke. »Ach, du verstehst dich nicht darauf«, sagte das alte Trollweib, ihre Mutter. »Gib mir mal her.« Als aber die nun das Hemd bekam, wurde es noch schwärzer, und je mehr sie es wusch und rieb, desto größer wurden die Flecke. Nun sollten die anderen Trollweiber das Hemd waschen, aber je länger sie es wuschen, desto abscheulicher ward es aussehen, und zuletzt sah das ganze Hemd aus, als hätte es im Schornstein gehangen. »Ach, ihr taugt alle nicht dazu«, sagte der Prinz. »Da sitzt eine arme Bettlerdirne unter den Fenstern. Ich bin gewiss, die versteht sich besser aufs Waschen als ihr alle zusammen.« »Komm mal herein, du Dirne«, rief er, und als das Mädchen kam, fragte er sie. »Kannst du wohl das Hemd da reinwaschen?« »Ich weiß nicht«, sagte das Mädchen, »aber ich denke wohl.« Das Mädchen nahm nun das Hemd und fing an zu waschen, und da wurde es unter ihren Händen so weiß wie frisch gefallener Schnee und noch weißer. »Ja, dich will ich haben«, sagte der Prinz. Da ward das alte Trollweib so arg, dass es barst, und die Prinzessin mit der langen Nase und das andere Trollpack, glaube ich, ist auch gebrosten, denn ich habe nachher nie wieder etwas von ihnen gehört. Der Prinz und seine Braut ließen nun alle Christen frei, die im Schloss gefangen waren. Darauf nahmen sie so viel Gold und Silber, als sie nur fortschaffen konnten, und zogen weit weg von dem Schloss, das östlich von der Sonne und westlich vom Mond lag. Wie sie aber fortgekommen sind und wo sie hinzogen, das weiß ich nicht. Sind es aber die, welche ich meine, so sind's die nicht gar so weit von hier. Ende von Abschnitt 11.